Überall treibt Satan sein Unwesen. Und in jüngster Zeit gibt es auch wieder Sekten, die schwarze Messen zu Ehren des Teufels feiern. Ja, sogar kirchliche Beauftragte, die diesen Teufelsspuk sorgenvoll beobachten, weil die am Höllenkult beteiligten Teufelsjünger oft mit schweren seelischen Schäden aus diesen Ritualen hervorgehen. Als ginge es mit dem Teufel zu.